Good morning, let's finish this series, people. It's been a good and a long series. Guten Morgen, lasst uns heute diese Serie beenden. Es war eine gute und lange Serie. So, we talked about we have to embrace the cross in regards to our old sinful nature. Wir haben also darüber gesprochen, dass wir das Kreuz hinsichtlich unserer alten sündigen Natur annehmen müssen. Look how beautifully James gives us this clear illustration. Schaut, wie schön uns das Jakobus illustriert. How we can actually practically experience this. Wie wir das in der Praxis erleben können. James chapter 1, he says that. In Jakobus 1 sagt er uns Folgendes. Let nobody say when he's tempted, I am tempted by God. Im Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Schaut euch das an. Each one is tempted when he's drawn away by his own desires and enticed. Jeder wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen wird. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? God doesn't tempt you, neither is the devil behind you choosing to sin. Gott versucht niemanden und auch der Teufel ist nicht hinter euch her und versucht euch zum Sündigen zu bringen. I was contacted by a woman. Ich wurde von einer Frau kontaktiert. Who said to me that she needs help because she's going to leave her husband and marriage is over. Die Mutter sagte, dass sie Hilfe braucht, weil sie ihren Mann verlassen wird und die Ehe aus sei. They've been married for a long time. They've adult children. Sie waren lange verheiratet und hatten erwachsene Kinder. She said, my husband is caught in the, my goodness, how do I say that in English? In the los lazos tu enemigo. She's tied in the ropes of the enemy. Sie sagte, mein Mann ist in den Fängen des Feindes. She said, you know, he can't help himself. Er kann sich selbst nicht mehr helfen. He can't break away from this other woman. Er kann von dieser anderen Frau nicht loslassen. But she just couldn't live anymore with him either, like that. Und sie könne auch so mit ihm nicht mehr leben. I said to her, no, he's not caught in the bonds of the enemy. Ich sagte ihr, nein, er ist nicht in den Fängen des Feindes. He chooses to sleep with this other woman because he likes to have sex with her. Er hat sich entschieden, mit dieser anderen Frau zu schlafen, weil er gerne Sex mit ihr hat. It kind of shook her up. Das hat sie irgendwie wachgerüttelt. You know, we've developed weird theologies to justify the things we do. Wir haben komische Theologien entwickelt, um Dinge, die wir machen, zu rechtfertigen. James is very clear. Jakobus ist sehr klar. That you are drawn away by your own desires. Ihr seid von euren eigenen Begierden ergriffen worden. So what do we have to do? Was müssen wir also tun? We have to recognize with all of our hearts by appropriating faith. Wir müssen von ganzem Herzen und mit nehmendem Glauben erkennen, that we have been put on the cross, our sinful nature is there. Dass wir gekreuzigt worden sind und unsere sündige Natur am Kreuz hängt. And once we've done that, we've got to make sure that our desires are not going to get away with us. Und sobald das geschehen ist, müssen wir sicher gehen, dass unsere Begierden uns nicht wieder ergreifen. Because if we don't understand that the cross is what we have to live by. Wenn wir nämlich nicht verstehen, dass wir mit dem Kreuz leben müssen, we believe that we really don't have an option. We always have to sin. Glauben wir, dass wir nicht wirklich eine Option haben und einfach sündigen müssen. It's our desires that draw us. Aber es sind unsere Begierden, die uns anziehen. So what happens when the strong desire to sin comes into your life? Was geschieht, wenn ein starker Wunsch zu sündigen in euer Leben kommt? You embrace the cross. Ihr nehmt das Kreuz an. Just like you say, I am dead to the law, not going anymore to try to get right before God by keeping the law. Genauso wie ihr sagt, ich bin dem Gesetz gestorben und versuche nicht mehr vor Gott durch Einhaltung des Gesetzes gerecht zu werden. Just like you say. Ihr sagt einfach. I am not any longer going to be alive to this world. Ich werde nicht mehr länger für diese Welt leben. That's what you have to do. So müsst ihr das machen. And with sin you have to do the same thing. Und mit der Sünde geht es ganz gleich. I've been crucified. Ich bin gekreuzigt. Now I'm not going to let this desire draw me away. Und werde mich nicht von dieser Begierde ergreifen lassen. Look what happens if you allow the desire to draw you away. Schaut, was geschieht, wenn ihr es erlaubt, dass ihr euch diese Begierde ergreift. In verse 15 it says, then when desire has conceived, it gives birth to sin, and when sin is fully grown, it brings forth in Vers 15 steht danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So what happens? Was passiert also? Unless you live by the cross, you're going to be in trouble, my friend. Wenn ihr nicht mit dem Kreuz lebt, werdet ihr Probleme bekommen, meine Freunde. Unfortunately, there's been a terrible old covenant theology all over the world. Leider gibt es da eine schlimme Theologie des alten Bundes. It taught something about the cross that's so wrong and so terrible. Die etwas so Falsches über das Kreuz gelehrt hat. Cross is this hard, difficult life where I just lose. Das Kreuz ist dieses harte, schwierige Leben, wo man nur verlieren kann. My friend. Meine Freunde. Embracing the cross doesn't make you lose. Embracing the cross makes you win. Resurrection life. Wenn ihr das Kreuz annimmt, werdet ihr nicht verlieren, sondern das Auferstehungsleben gewinnen. Religion stops for the cross. True Christianity finishes with the resurrection. Religion wird durch das Kreuz gestoppt. Wahrer christlicher Glaube endet im Auferstehungsleben. So here's my question. Nun kommt meine Frage. You want to experience the true resurrection life? Möchtet ihr das wahre Auferstehungsleben? Identify yourself with the cross. Dann identifiziert euch selbst mit dem Kreuz. The das law, Gesetz, the world, die Welt and the sin, the old man. Und die Sünde, der alte Mensch. I hope you enjoyed this series. Ich hoffe, diese Serie hat euch gefallen. We'll figure out which series we will do after this. Wir werden sehen, welche Serie folgen wird. If I can figure out, Daniel has to. Wenn ich es nicht weiß, dann wird Daniel es wissen. But somehow we will figure it out. Aber wir werden es irgendwie herausfinden. Thank you guys for listening. Danke, Freunde, fürs Zuhören.